Wenn wir die Sira vom Propheten lernen, dann ist das nicht, um gute Nachtgeschichte zu erzählen, sondern das ist etwas Wissenschaftliches und das ist Religion an sich selbst, wenn wir das lernen. Das heißt, wir wollen unser Wissen vermehren, unsere Religion richtig lernen und da müssen wir wissen auch, wie die Lage war, damit man keine falschen Informationen bekommt. Und deshalb haben wir gesagt, bitte aufpassen. Das ist etwas, was wir wissenschaftlich machen. Das heißt, die Sache ist nicht nur, dass man was erzählt. Deshalb haben wir angefangen, ich habe gesagt, wir fangen erstmal an mit den Arabern, mit der Geschichte von Arabien. Damit man weiß, über welche Situation wir sprechen und über welche Leute hier die Rede ist. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir über die arabische Halbinsel gesprochen. Haben gesagt, das ist die größte Halbinsel, die in der Welt ist. Und das ist von Norden wird das begrenzt durch die Grenze von Shibh Jazirat al-Arab oder arabischen Halbinsel. Ist von Norden die Berge von Toros oder das ist Syrien sozusagen. Dann vom Süden ist das Al-Muhit al-Hindi, der indische Ozean oder Al-Bahr al-Arabi oder das arabische Meer. Von Osten ist es der persische Golf oder der arabische Golf. Von Westen ist es das rote Meer. Und dazwischen ist der arabische Halbinsel Barakalofi. Wir haben voriges Mal auch ein bisschen über die Geografie von der arabischen Halbinsel. Das heißt, wir können die arabische Halbinsel, es gibt die Hama, die Berge von Al-Hijaz, von Serat. Und dieser Platz oder dieses Gebiet heißt die Hama, dann Al-Arud, dann unten Al-Yemen, dann die Wüste in der Mitte und dann die Hügel, die großen Hügel. Dann haben wir über die Araber an sich selbst gesprochen. Die Araber, die sind Semiten. Die Araber, die sind Semiten. Und die Semiten, die sind sozusagen Leute, die ihre Abstammung von Sam, der Sohn von Nuh a.s. sind. Und das sind die Leute, die Arabisch sprechen, Hebräisch sprechen, Syrialisch sprechen und Abyssinisch. Das sind sozusagen die Semitenvölker. Die Araber, die sind drei Teile. Die Araber, die sind drei Teile. Al-Arabul Ba'ida, das wird die ausgestorben sind sozusagen. Al-Arabu Al-Qahtaniya, Al-Qahtaniya, Al-Arab Al-Ariba heißen die. Und Al-Arabul Adnaniya, Al-Adnaniya. Das wird von Adnan. Und was für uns wichtig ist, sind hier Al-Adnaniyun. Al-Adnaniyun. Warum? Weil Adnan ein Enkelkind ist von Nachkommenschaft von Ismail a.s. Und diese Al-Arab, Al-Musta'riba heißen die, das ist Al-Adnaniya, die haben angefangen mit Ismail a.s. Ismail a.s. hat von Al-Arab von Al-Arab Al-Ariba oder von Al-Arab Al-Ba'ida von Jarham heißen die oder Jurhum von diesen Leuten, die sind von Al-Arab Al-Ba'ida eigentlich, der hat von ihnen geheiratet und dann haben diese Gruppe von Arabern angefangen und die heißen Al-Arab Al-Musta'riba oder Al-Adnaniya. Al-Adnaniya, warum? Weil ein sozusagen von Nachkommenschaft von Ismail a.s. Adnan hieß. Und von Adnan kam Nazar. Und von Nazar kamen zwei Söhne von ihm. Die sind Rabi'a und Mudar. Rabi'a und Mudar. Und die sind sozusagen die Ursprung von Araber. Von Arabern, die heute existieren. Und von diesen zwei Stämmen sozusagen dann von Rabi'a und Mudar kamen die vielen Leute. Und das ist für uns hier in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum, interessant, weil später diese Leute, die sind sozusagen ausgereist und ausgewandert von einem Platz zu dem anderen und die haben dann sozusagen die arabische Sprache und die Araber waren vermehrt dadurch. Die Araber, die in Jazirat al-Arab, in der arabischen Halbinsel gelebt haben, die sind zwei Arten, Beduinen und Leute, die in den Städten gelebt haben, in Dörfern und Städten. Und ich habe auch etwas gesagt hier, dass man nicht vergisst, wir machen das nicht aus nationalistischen Gründen oder damit man sagt, ja, wir sind Araber. Nein, sondern wir machen das aus geschichtlichen, wissenschaftlichen Gründen, dass wir jetzt über die Araber sprechen, weil wir später über Ibrahim a.s., über Ismail a.s. sprechen und dann sozusagen über die Nachkommenschaft bis zum Propheten, damit wir über ihn sprechen. Salawatullahi wa salamu alayhi. في جزيرة العرب كان هناك حضارات ومدنيات عريقة مثل حضارة سبأ باليمن، وقد دل القرآن الكريم على أنه كان في بعض بلاد العرب حضارات قديمة، كان عندهم من العمران والخصب والنماء والرخاء، ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار والسيول، وكان هناك عندهم سد بنوه بطريقة هندسية عجيبة، ومن أشهر هذا ومن أشهر هذه السدود سد مأرب. لذلك قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم أو في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق الله كلوا عفوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فدل القرآن على أنه كان هناك مملكة اسمها مملكة سبأ، وهذه المملكة كانت مملكة عظيمة بارك الله فيكم، وكانت تملكها امرأة. لذلك هذه إحدى الحضارات اللي كانت موجودة هناك، وكذلك حضارة عاد بالأحقاف، حضارة عاد بالأحقاف. وعاد كانوا في شمال حضر موت أي في اليمن، وأرسل الله إليهم نبي الله هود يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن ماذا فعلوا؟ كذبوه فعذبهم الله سبحانه وتعالى. وكان هناك من الحضارات كذلك حضارة ثمود ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينحتون بيوتا في الجبال وكانوا أشداء، ولكنهم كذبوا فعذبهم الله سبحانه وتعالى. هذه حضارات كانت معروفة وقد دل القرآن عليها، وكذلك التاريخ، يعني في التاريخ يستطيع الإنسان يتكلم عليه. بارك الله فيكم. عند أغابش هل بنزل غابس سيفيليزاسيونن سكاب كونيكرايك يدو ودي فارن ذي بكان. Geschichtlich kann man das belegen und durch den Koran kann man das klar belegen, dass diese existierten. Und zwar, zum Beispiel jetzt, es gab sehr viele, aber zum Beispiel Sabah. Königreich von Sabah. Und wir wissen, Königreich von Sabah wurde von einer Frau regiert. Die war Belqis. Und wir kennen die Geschichte mit Suleiman alayhi salam und mit Balqis. Sabah und andere auch Zivilisationen, die in der arabischen Halbinsel existierten, waren ein Beispiel, waren Beispiele dafür, wie entwickelt diese Leute waren. Zum Beispiel, die haben Sad Ma'rib gebaut. Sad Ma'rib, das bedeutet Staudamm von Ma'rib. Stau dann von Maghrib. Und Allah hat erwähnt Saba im Koran. Der hat gesagt, die haben durch ihr Land, die waren ein Zeichen. Es gab für sie Zeichen Gottes. Sie haben Gärten von Bäumen und von Früchten. Und sie haben so gut gelebt. Aber sie haben diese Gabe Allahs verleugnet. Und sie haben Allah nicht angebetet. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie bestraft mit einer Überflutung. Weil dieser Staudamm von Maghrib wurde zerstört. Und die Zerstörung war durch zwei Gründe. Physikalisch, man hat gesagt, Allah hat bestimmte Tiere sozusagen geschickt und diese Tiere haben das von unten zerstört. Und von der anderen Seite, religiös, der religiöse Grund war, dass diese Leute Allah nicht angebetet haben. Und sie haben die Gaben Allah verleugnet, dann haben sie ihre Strafe bekommen. Aber für uns wichtig ist, das heißt, es gab in diesem Gebiet, in der arabischen Halbinsel, diese Zivilisation, die waren sehr entwickelt auch. Wenn wir jetzt in dieser Zeit denken, wie die anderen waren und wie diese Zivilisation war, dann ist das total nicht zu vergleichen. Dann haben wir Ad. Die waren Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ist ein Platz im nördlich von Hadramaut in Jemen heutzutage. Hadramaut. Die waren dort nördlich. Und diese Leute, die waren sehr stark. Sie haben sozusagen Betriebe gehabt und sie haben Häuser gehabt und sie haben Gärten gehabt und sehr viel. Allah hat ihnen einen Prophet gesandt. Der war der Prophet Hud a.s. Hud a.s. kam zu ihnen. Er hat ihnen verkündigt, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen will. Sie wollten das nicht. Sie wollten das nicht annehmen. Und sie haben die Gaben Allah verleugnet und sie waren arrogant. Sie waren arrogant und überheblich. Sie waren überheblich und arrogant. Deshalb hat Allah sie bestraft. Hat Allah sie bestraft und sie wurden vernichtet. Außer natürlich Hud a.s. und die Leute, die mit ihm waren. Dann haben wir Hadarat Thamud in Al-Hijaz. Die sind eigentlich Bilad Al-Hijr. Al-Hijr. Es gab ein Volk, die hießen Thamud. Und diese Thamud auch waren sehr entwickelt. Und die haben in den Bergen haben sie Häuser gebaut. Im Berg. Dann hat Allah ihnen, aber sie haben Allah nicht angebetet. Dann hat Allah ihnen einen Gesandten geschickt. Und zwar der Prophet Salih. Und wir kennen die Geschichte mit der Kamelstute von Salih a.s. und von diesem Volk. Dann haben sie das nicht angenommen. Dann haben sie die Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala bekommen. Und wie ich schon gesagt habe, geschichtemäßig, dann kann man das, die Archäologen können das beweisen heute und sie haben sehr viele sozusagen Spuren von diesen Zivilisationen in diesem Gebiet entdeckt heutzutage. Warum redet man Barakallahu fikum drüber? Damit man weiß, dass dieses Gebiet sozusagen nicht einfach so war oder dass dieses Gebiet ohne Geschichte war. Doch, es gab Geschichte und es gab Leute und es gab Zivilisationen und dann kam sozusagen, dass es entwickelt worden weiter und weiter Barakallahu fikum. Ich habe ein bisschen gesprochen voriges Mal über die Geografie von der arabischen Halbinsel und jetzt schnell sagen wir Barakallahu fikum das nochmal. Aqsam shibh jazirat al-Arab. Al-Hijaz. تهامة نجد العروض اليمن. وزاد ابن حوقل بادية العراق وبادية الجزيرة وبادية الشام. البادية ليست مثل الصحراء تماما، يعني يعيش فيها بعض الحيوان وكذا. الحجاز يا أخوة قلنا المرة الماضية هي المنطقة الممتدة بين البحر الأحمر وجبال السارات. ولماذا سمت حجازا؟ لأنها ماذا؟ أيوة تمام، أي محجوزة بين الجبال والشاطئ وبين البحر. وهذا السهل الممتد يسمى تهامة. تهامة. وشرق الحجاز، شرق الحجاز يعني بعد الجبال، هذه المنطقة العالية تسمى نجد. وأما بلاد اليمامة والبحرين اليوم وما والاها، هذا يسمى العروض. وحول صنعاء وحضرموت يسمى اليمن. ولكن نحن يهمنا الآن الحجاز، لأن مكة والمدينة كانت في هذه المنطقة وكان فيها أودية كثيرة. والحجاز لم تطأه أرض محتل أو مغير، يعني أحد ما أغار على مكة والمدينة. وأشهر مدن الحجاز مكة والمدينة والطائف وجدة أو جدة، وهي طبعا ما نريد الكلام كثير على هذه المدن. بارك الله فيكم. فيكتك استاس فيا نخمال دي غرافيفون دا عربيش هل بينزل ان بيشن كينن ونزوا يا عربيش هل بينزل بشتيت اوس فينف تايلن فينف تايل. الحجاز داس از ديزس كيبيت. تفضل. داس از ديزس كيبيت was von zwischen den Bergen von Assarat. Diese Bergen von Assarat, die fangen in Syrien und die sind südlich nach Jemen. Und die sind parallel zu dem Roten Meer. Was zwischen dem Roten Meer und diesen Bergen ist, heißt Al-Hijaz. Südlich heißt Al-Hijaz. Und dieser Tal heißt Tihama. Tihama. Deshalb Al-Hijaz und dann Tihama. Dann drittens Najd. Das ist das Land, was hügelig ist und das ist hoch. Das ist kein Berg und das ist kein Tal, sondern das zwischen Najd, Hügel. Al-Arud, das ist das Gebiet, wo Al-Bahrain ist. Zwischen am Persischen Golf. Al-Yemen ist südlich. Das sind die sozusagen die Haupt fünf Teile von der arabischen Halbinsel. Und dazu auch gehört die Wüste von Irak, von Al-Jazira und von Syrien. Manche Gelehrten haben gesagt, das gehört auch zu der arabischen Halbinsel. Für uns ist sehr wichtig hier Al-Hijaz. Warum Al-Hijaz ist wichtig? Weil hier das Hauptthema ist. Und zwar, in Al-Hijaz ist Mekka und Al-Medina. Und Mekka für uns ist am wichtigsten. Warum? Weil wir dann später über Mekka viel sprechen wollen. Al-Hijaz wurde niemals sozusagen wurde niemals besetzt. Und kein Feind könnte Al-Hijaz sozusagen einnehmen. Das hat auch in der Geschichte nicht gegeben. Oder dass Länder oder dass Armeen und sowas dieses Gebiet angegriffen haben, das war nur mit Abraha al-Ashram und er könnte nicht mehr weiterkommen. In diesem auch Gebiet gibt es sehr viele, die sind keine Flüsse, sondern die sind nur Flüsse zu bestimmten Zeiten. Wenn es regnet, dann macht das Wasser wie ein Fluss. Und die Leute haben immer darauf gewartet, damit sie dort sozusagen, weil wenn das Wasser kommt, dann gibt es bestimmte Grünes dann später. Und weil die Leute, die meisten, die dort waren, die waren Beduinen, deshalb haben sie dort gelebt. Die wichtigsten Städte in Al-Hijaz, die sind Mekka, Al-Madina, Al-Ta'if und Jidda. Die sind die wichtigsten sozusagen und die waren sehr bekannt. Ich möchte jetzt nicht über jede Stadt einzeln reden. Das könnte man, barakallahu fikum, ein anderes Mal machen. Aber wichtig für uns ist, dass wir jetzt erzählen, wie die politische Lage war, die religiöse Lage war und die Soziologie oder gesellschaftliche, traditionelle Lage war in diesem Gebiet. Barakallahu fikum. Wie die Sache war. Damit man genau weiß, wie die Situation war, als der Prophet Muhammad SAW dann gesandt worden ist. Aber das machen wir nicht heute, inshallah, damit wir nicht lang machen. Das machen wir das nächste Mal. Für uns ist heute wichtig, بالنسبة لنا اليوم معلومات ثلاثة كان يوجد حضارات في شبه الجزيرة العربية شبه الجزيرة العربية عندها خمس أقسام أهم شيء بالنسبة لنا الحجاز أهم شيء بالحجاز مكة والمدينة والمرة القادمة سنتكلم عن الأحوال السياسية والدينية والاجتماعية في هذه المنطقة. Für uns ist sehr wichtig, drei Informationen heute. Erstens, dass in diesem Gebiet Zivilisationen gab, die sehr bekannt waren. Zweitens, dass die arabische Halbinsel aus 5 oder 7 Teilen besteht. Der wichtigste Teil für uns jetzt, was wir lernen, ist Al-Hijaz. Warum? Weil dort Mekka und Medina sind und dass die wichtigsten Städte, die dort waren, die waren Mekka und Al-Medina. Das nächste Mal, inshallah, fangen wir zu erzählen darüber zu erzählen, wie die politische Lage war. Religiöse Lage war und sozusagen gesellschaftliche, soziologische Lage in diesem Gebiet war. Und das ist sehr interessant, wenn wir später dann über den arabischen Stamm sprechen. Ja, wenn man نتكلم عن القبيلة, ما هي القبيلة وكذا وهذه الأمور. وحقيقة فعلا يعني أمور يعني غريبة عجيبة كان عنده. فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله إلى الدرس القادم. عندكم أسئلة تفضلوا. نعم نعم على الموضوع. نعم العرب المستعربة الذين يعني إسماعيل عليه السلام كان مو عربي استعرب. إيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من نطق بالعربية إسماعيل. إسماعيل تعلم من جرهم. جرهم هل كانت تنطق بغير اللغة العربية؟ يعني بلى. من ضمن اللغة العربية بس مو هاي العربية. يعني هم عندهم لغتهم العربية ولكن لغة عربية هي لغة أهل اليمن. فلما إسماعيل عليه السلام تزوج منهم ونشأ فيهم صار عندهم لهجة أهل قريش يعني هي لهجة مكة يعني بمعنى اللهجة ليس العربية هنا. وليس اللغة، اللغة هي اللغة موجودة. أنه كانت العبرية والعربية والسامية. لا السريانية والحبشية يعني أثيوبيا. يعني يعتبر هذول كلهم لغة عربية أما اللهجات. لا لا لا لا لا لا. هذول هذول هذول يعتبروا الناس الذين يتكلمون بهذه الألسنة الذين من نسل سام ابن نوح يعني ساميين. ولكن اللغة كانت موجودة، العربية هي عربية العرب البائدة والعرب العاربة. فلما أتى إسماعيل عليه السلام واختلط مع أهل جرهم ولما تزوج منهم نطق بلغة عربية هي اللغة اللي موجودة الآن في القرآن، ليست نفسها. يعني مثلا هلا أنت كان في بعض الأمور، كان في بعض الكلمات غير الكلمات التي نطق بها إسماعيل عليه السلام. فبهذه العربية التي بين أيدينا، سنتكلم على هذا الجمل، بهذه العربية التي بين أيدينا أول من تكلم بها هو إسماعيل عليه السلام. دي فراغة فن برودة إس دي أغابة فاغن دا دي أغابة فاغن دا ودي أغابة شباغة فادا ون دي هب مية دي فراغة اشتلت دو هس أنس أتسيلت هبا دي أرابة دي دي فنن باي إسماعيل عليه السلام أن das bedeutet gab es kein Araber davor, gab es keine arabische Sprache, wie kann man das sozusagen vereinbaren? Barakallahu fikum, die Sache ist klar hier, und zwar die Araber, wie wir schon erzählt haben, die waren drei Teile, drei Arten, und die haben ihre Dialekte gehabt. Jurhum, diese arabische Stamm, kamen und die haben Hajar und Ismail gefunden. Und dann haben sie Hajar um Erlaubnis gebeten, dass sie dort bleiben. Und dann wurde Mekka gebaut. Ismail a.s., als er junger Mann geworden ist, er hat von Jurhum geheiratet. Und er hat eine Art arabischer Dialekt gesprochen, was diese Jurhum nicht gehabt haben. Deshalb sagte der Prophet, der Erste, der mit der arabischen Sprache gesprochen hat, war Ismail a.s. Das ist welche arabische Sprache? Nicht von Jurhum, von diesem arabischen Stamm, sondern diese arabische Sprache, die wir heute im Koran haben. Das ist Ismail alayhi salam, der so gesprochen hat. Wallahu ta'ala ala wa'ala. ما غزوها لمكة، ما دخلها غزو أبدا. يعني أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا مكة والمدينة لم تغزى أبدا ولم يحتلها محتل أبدا. هذا كان هذه قلنا أبرها الأشرم. مكة والمدينة waren niemals besessen worden besetzt worden von anderen Kolonialmächten oder sowas. Auch Engländer oder so nicht, überhaupt nicht. حتى هم مو محتلة. لا لا قصدي يعني من وحدوها كانوا هي بنفس القبائل. بعت لهم رسائل قال لهم انت تبعونا فاتبعوه. يعني ما حاربوا. لا لا لا لا لا لا لا. دائما كان مكة عندها زعيم مكة كان دائما مثلا يتبع الخلافة العثمانية، اتبع كذا اتبع كذا، ولكن لم تحتل أبدا من شيء خارجي. مكة والمدينة فودي نيمالس besetzt wurden von anderen sozusagen Leuten. Auch außer natürlich der Angreifer, auch die die Mekka angegriffen haben, die waren Abraha al-Ashram und da gab es auch Probleme zwischen den Leuten dazwischen. Aber der Prophet sagte, Allah hat mir Mekka eine Stunde erlaubt. Eine Stunde. Yani قال الله سبحانه وتعالى حل لي مكة ساعة من نهار. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم بعدين قال حرام، خلاص حرام، لن يستطيع أحد يدخلها. الملائكة في شعابها، إذا الدجال ما يدخلها، المكة والمدينة الملائكة تحميها. وأخذنا الحديث يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم ببيداء من الأرض. قالت عائشة: قلت يا رسول الله يخسف بهم لأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم، وفي رواية: ويصدرون مصادر شتى. من هو الجيش؟ ما مو معروف. قال يغزو جيش ما والله أعلم، قد يكونوا مسلمين يبعثون على نياتهم بمعنى مسلمين. لا مو ضروري، مو ضروري. اولا المهدي لا تقول عليه السلام ولا تقول ظهور المهدي، وانما قل ولا المنتظر، انما المهدي هو واحد ياتي، واحد سيكون يصلحه الله لهذا الامر وسيحكم المسلمين. بس ما تقول، ما تقول مثل الشيعة، هذا كلام الشيعة كله. لا ما تقول عليه السلام، لا لا لا، ولا مهدي منتظر، لا ولا إلى إمام مهدي. تستطيع تقول مهدي بس، مهدي إيه؟ بس هم عندهم إمام المهدي والمنتظر ولا أعجل الله فرجه. نحن ما ننتظر، نحن ننتظر الساعة ما ننتظر الناس، نحن ننتظر الساعة ما ننتظر الناس. طب على كل، خلونا يا عم من هذا الكلام. طيب دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هاد دوخ اتصير ديات في ذات انا ارمي ضد ميكا انغرايفن فولن وند الله سبحانه وتعالى ضد دي ارده من ديزا ارمي زنكن لاسن من دين ارستن und die letzten von ihnen alles. Dann sagte Aisha: O Prophet, wie sollte das sein? Und es gibt Märkte mit ihnen und es gibt Leute, die nicht von ihnen sind. Der hat gesagt: Allah wird mit ihnen die Erde sinken lassen und dann werden sie nach ihren Absichten am letzten Tag sozusagen wieder aufstehen. Was für eine Absicht man gehabt hat. Deshalb, keiner wird Mekka sozusagen zerstören können, außer später, das ist was anderes. Und keiner wird Mekka besetzen können, weil die Engel Mekka schützen und dazu auch Ad-Dajjal selber, Ad-Dajjal, Al-Awar Ad-Dajjal, der Lügner, der einäugige Lügner, der wird Mekka nicht betreten dürfen und nicht betreten können, egal was er macht. Ja, das heißt, Mekka war haram, keiner darf das angreifen. Und der Prophet sagte, Mekka ist haram, das wird verboten, dass man dort Waffen hat und kämpft und so weiter. Allah hat mir Mekka eine Stunde, das wird einige Zeit erlaubt. Als der Prophet dann Mekka befreit hat von Götzendienerei, dann war das abgeschlossen. Das ist tatsächlich eine Stunde. Ja, das wird, nein, nicht eine Stunde, eine Stunde jetzt nach unserer Zeit, das wird einige Zeit. Eine Stunde hier, das wird einige Zeit. Deshalb, Mekka wird immer islamisches Land bleiben, bis zum letzten Tag, inshallah. Na. هل في هذا أقوال أو حديث صحيح حول تحرك الحجر الأسود دفاعا عن مكة أو الكعبة؟ لا ما في. نعم. خلونا بالموضوع. نعم. أولاد نوح. سام في سام وحام ويافث ولاو. أو ولو بعد الطوفان ولا معان. الله أعلم. الله أعلم. الله نعم. هذه الجزيرة العربية هذه ومصر في الوقت مصر في مظاهرة لمصر في دخلنا مصر في سيناء موسى عليه السلام ايش كانوا يتكلموا فرعون يعني كلمة فرعون شنو اسمه فرعون هو الملك مثل الملك يعني هلا انت بتسمي واحد ملك وتسمي واحد الرئيس وتسوي واحد امبراطور وتسوي واحد امير فرعون ايضا هكذا يعني اسم له لا مو اسمه الشخص ايوه اسم رئيس ايوه انا عيني حرام ما في حد يغزو مكة الا رباط النبي قال مكة حرام لي، أعطاني الإذن وقت ادخل مكة، حررها من الشرك، حررها من الكفر، ما ترفعوا فيها سلاح، ما تقاتلوا فيها. خير؟ نعم بدل حرمت علينا الرجل بدل ما بعد يخلع من زاكتو من زاكتو البتراء من زاكت البتراء استيس فولك فون ثمود. Aber es gibt auch in Saudi-Arabien, es gibt Gebiete, die haben alle in Bergen Häuser gebaut. Auch in Jemen gibt es sowas. Aber man sagt, die waren, das könnte so weit was, gewesen sein. Das kann. Ich meine, man kann das nicht ausschließen. كله كان واحد أصلا. Die Sache ist so, ich meine, ihr müsst auch etwas wissen, verstehen, ja? Wir können nicht alles jetzt erklären oder erzählen, was wir nicht genau wissen. Ich meine, jetzt laut Koran haben wir allgemeine Informationen oder manchmal auch sozusagen wirklich direkte Informationen zu bestimmten Themen. Aber jetzt, dass man alles genau weiß, wie wir jetzt, ich meine, wir sind in Leipzig hier, und wir wissen nicht, was im Bahnhof passiert. Und wenn wir in 10 Jahren etwas erfahren, da sagt man ja, es gab in Leipzig sowas. Jetzt schaut mal, ja, das ist hier in der Nähe. 5 Minuten. Dann wissen wir nicht alles. Dann was sagen wir über ein Gebiet, großes Gebiet, mehr als 1,6 Millionen Meilen, was dort passiert. Und so, deshalb, das ist sehr schwer, die Geschichte ist sozusagen zu studieren. Sehr interessant, aber das ist auch sehr schwer, alles detailliert zu erklären. Und deshalb diese Geschichtsbücher, du findest in Geschichtsbüchern viel. Es gibt Lügen dabei, es gibt Sachen, die Missverständnisse sind, es gibt Wahrheiten drin und so weiter. Deshalb brauchen wir immer in solchen Themen wirklich einen Maßstab und wir brauchen immer, das genau zu lernen. Ohne Maßstäbe können wir nicht richtig lernen, die Geschichte. Na. هذا أمر ثاني. صحيح بس هذا أمر ثاني. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ومجا الله سبحانه وتعالى von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah سبحانه وتعالى. Wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Inshallah, morgen haben wir ein Seminar. Das fängt ab 13 Uhr bei Ibn Ta'ala. Gadan عندنا, barakallahu fikum, الدورة الشرعية الشهرية. فأسأل الله subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا للخير. Morgen ist auch Essen. Morgen ist Essen nach Isha. بعد العشاء. طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي من إنترنت إن شاء الله werden wir den Raum jetzt zu schließen.